Zum 16. Jahrestag der Veröffentlichung der historischen gemeinsamen Nord-Süd-Erklärung vom 15. Juni fragte am 14. Juni das antiimperialistische Forum Deutschlands das unvergängliche klassische Werk von Genossen Kim Il-sung über die drei Prinzipien für die Vereinigung der Heimat und das Werk von Genossen Kim Jong-il zum beharrlichen Kampf für die Durchsetzung der drei Prinzipien in vollem Wortlaut auf seiner Internet-Homepage.